Wir können ja abstimmen, wer soll schwätzen, der Müller Franz oder der Mr. Snoid? Ah, Moment, so nicht. Wer ist für den Müller Franz? Wer ist für den Mr. Snoid? Also hat eindeutige Franz gewonnen. Genannt. Ja, also von mir aus kannst du das Mikro abschalten. Ich muss nur mal einmal singen. So, wir sind die Räuber aus dem Hinterwald. Wer es noch nicht weiß, dem erzählen wir das jetzt. Hinterwald und saufen jeden Tag zwei Fässer Bier. Wir haben keine Lust, zur Arbeit zu gehen. Es ist doch besser, klauen zu gehen. Kurze Tage, lange Nächte, die verbringen wir. Wir sind keine Landesknechte. Ja, die Könige, die sind wir. Ja, die Könige, die sind wir. Wenn es dunkel wird, schleichen wir uns aus dem Haus. Hühner und Gänse, die stehlen wir. Wir fürchten uns vor keiner Maus. Kurze Tage, lange Nächte, die verbringen wir. Wir sind keine Landesmächte. Ja, die Könige, die sind wir. Ja, die Könige, die sind wir. Sich vor uns. Wenn wir kommen, laufen alle weg. Unsere Freunde sind die Ratten. Wir sind die Bösewicht im ganzen Land. Kurze Tage, lange Nächte, die verbringen wir. Wir sind keine Landesmächte. Ja, die Könige, die sind wir. Ja, die Könige, die sind wir. Wir sind die Räuber aus dem Hinterwald und saufen jeden Tag zwei Fässer Bier. Wir haben keine Lust, zur Arbeit zu gehen. Es ist doch besser, klauen zu gehen. Wir sind die Räuber aus dem Hinterwald und saufen jeden Tag zwei Fässer Bier. Wir haben keine Lust, zur Arbeit zu gehen. Es ist doch besser, klauen zu gehen. Kurze Tage, lange Nächte, die verbringen wir. Wir sind keine Landesknechte. Ja, die Könige, die sind wir. Ja, die Könige, die sind wir.